Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 236 an Goethe, Jena, den 31. Oktober 1796. Ich begrüße Sie in Ihrem einsamen Tal und wünsche, dass Ihnen die holdeste aller Musen da begegnen möge. Wenigstens können Sie dort das Städtchen Ihres Hermanns finden und einen Apotheker oder ein grünes Haus mit Stuckatorarbeit gibt es dort wohl auch. Körner hat mir heute über Ihren Meister geschrieben, ich lege seinen Brief bei, er wird Sie in Ihrer Einsamkeit nicht übel stimmen. Von Leipzig habe ich auch wieder einen Brief, worin man meldet, dass die sämtlichen Exemplarien, welche ich vorrätig hingesandt, vergriffen seien und dringend um neue schreibt. Es sind nämlich außer denen für Cotta und seinen Distrikt 900 bis 1000 Exemplare in Paketen an bestimmte Buchhandlungen verpackt worden, und außer diesen habe ich nach und nach 435 an den Kommissionär geschickt, wenn etwa nachgefordert wurden. Diese letztern sind also weg, und so ist es wahrscheinlich genug, dass jene, die in Paketen verschickt worden, nicht retour kommen werden. Selbst die schadhaften sind bis auf ein einziges Exemplar verkauft. Ich habe deswegen alles, was ich noch hier habe, zusammengesucht und auch an Mademoiselle Vulpius geschrieben, mir, wenn sie dazu kommen kann, die bei Ihnen noch vorrätig liegenden auf Druckpapier zu senden. Alles zusammen möchte kaum 73 Exemplare betragen und also schwerlich zureichen, weil mir der Kommissionär schreibt, dass noch sehr viel bestellt sei. Deswegen habe ich heute an Cotta geschrieben und ihn zu einer neuen Auflage ermuntert, die ich hier sowohl des Risiko als der lästigen Besorgung wegen nicht gern veranstalten mag. Es ist seine Sache, er mag sich also raten, und der Zeitgewinn von 12 bis 14 Tagen ist so beträchtlich nicht. Die gothaischen Epigramme sind zwar noch ganz liberal ausgefallen, aber ich gestehe doch, dass mir diese Art, unsere Sache zu nehmen, gerade die allerfatalste ist. Es blickt nichts daraus hervor als eine Schonung der Leerheit und Flachheit, und ich weiß nichts Impertinenteres, als von einer Seite dem Erbärmlichen nachzulaufen und dann, wenn jemand demselben zu Leibe geht, zu tun, als ob man es bloß geduldet hätte, erst es dem Guten entgegenzusetzen und dann sich zu stellen, als ob es grausam wäre, es mit demselben vergleichen zu wollen. Der Pentameter, unser Wasser erfrischt, etc., ist merkwürdig und ganz erstaunlich expressiv für diese ganze Klasse. Leben Sie recht wohl und denken Sie unserer mit Liebe. Humboldt ist noch nicht hier. Alles grüßt Sie aufs Beste. SCH